Ja, danke. Also ich will kurz noch zu den Autorensachen sagen. Das sind drei Autoren von diesen öfter erwähnten Biene Baumeister, Sweeney Gator, nicht auch zwei und so. Und weil mir das ein bisschen peinlich ist, hier in Frankfurt, wo mich viele kennen, unter so einem Pseudonym meines abgezwickten Eigennamens zu figurieren, könnte mich natürlich gerne auch so bei meinem Namen ansprechen, meinen bürgerlichen, zivilen Namen und so. Das wollte ich nur sagen. Es sind also drei Autoren und nicht zwei, wie meistens geglaubt wird. Biene Baumeister als Biene Gator. Meistens wirklich, glaube ich, sind vier. Ja, das kommt noch hinzu, aber Biene war sozusagen die produktive Gesamtbiene gemeint. Das war, ist im Kollektiv auch im weiteren Sinne gewesen, wo sehr viele kollektive Kritikerinnen zusammengewirkt haben. Nicht nur diese drei, das ist in Biene auch enthalten. So, jetzt zweitens, was den, die Überfülle betrifft, dessen, was jetzt oder das Überbordende der kleinen Geschichte der SI in a nutshell, die ich hier versuche zu geben, als eher eine ideengeschichtliche Stichwortaufreihung, damit wir auch in die Diskussion oder in den Streit, in den Widerstreit entlang der Widersprüche der SI in ihrer Zeit und von ihrer Zeit selbst reinkommen können. Zu dieser Aufreihung, diesem Aufreihungsversuch, dass er überbordend ist, wird sich kaum vermeiden lassen, trotz des Versuchs zur Zügelung, sodass ich das ungefähr anstrebe, in einer halben Stunde hinzukriegen, aber realistischerweise vielleicht eine Stunde das brauchen wird und erfahrungsgemäß. Und dann kann ich das ganz elegant auch in so ein Selbst, in so ein Panegyrikum, so ein Selbstlobeshymne, gestern wurde es so überschwänglich gelobhudelt, das ist fand so eine neue ironischer Stil jetzt zu sein, und das kann ich also auch bei der Gelegenheit bringen, aus der Not eine Tugend zu machen. Diese ganzen, diese ganze überbordende Fülle, auch einzelne Forschungsergebnisse und vor allem die materialistisch-historisch gefasste ideengeschichtliche Darstellung, was uns oft von Seite derer, die du als Klassenkampffetischisten so diskreditierst, als Akademismus wiederum und Seminarismus ausgelegt worden ist. Also zum Beispiel der Einfluss von Walter Benjamin, sozusagen der untergründige, latente Einfluss von Walter Benjamin bei der SI und solche Sachen. Das haben wir wirklich in ungeheurer Dichte und Fülle in diese beiden Bändchen damals vom Schmetterling Verlag reingepresst, kann man sagen, umgeben von einem Projekt, das uns schon längst über den Kopf gewachsen ist, nämlich auf ein, zwei Websites die Exkurse, dass alles, was nicht ins Bändchen ging und was noch ins Bändchen hätte sollen müssen, aber eben von dieser Printfassung zu befreien und als ein kollektives Projekt sozusagen zu eröffnen, einer Kritik, die wir so ordnen, und das ist eigentlich in diesem hier, was jetzt, um was es jetzt heute Abend geht, zusammengefasst worden von unseren zwei Beiträgen, nämlich eine dreifache Kritik. Einmal die Kritik der SI selbst, die Kritik an der Geschichte, die Kritik des Proletariats, also wir müssen den doppelten Genitiv benutzen, wie es Marx auch tat, Kritik der Geschichte. Das heißt, die Geschichte selbst kritisiert dann durch ihren Verlauf und falsifiziert, wie das in der Sinn der kritischen Theorie ist, widerlegt werden zu wollen durch die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, der Gedanke muss sich zwar zur Wirklichkeit drängen, aber die Wirklichkeit muss sich auch zum Gedanken drängen, aber seltsamerweise ist dieses Drängen der Wirklichkeit zum Gedanken immer als eine Falsifizierung, nicht als eine Verifizierung dieser erhabenen Gedanken meistens dann zu Buche wiederum geschlagen. Und so ist das eine ungeheure Widersprüchlichkeit und Ambivalenz, die sich in der Theoriebildung auszudrücken versucht, in dem wirklichen Widerspruch der wirklichen Bewegung, die den bestehenden Zustand aufhebt, so oder so, nach hinten oder nach vorne. Und diese Ambivalenz, die bedeutet eben, dass versucht werden muss, sozusagen im Taumel der Begriffe, erst die positive, dann die negative Seite dieser wirklichen Bewegung, ihres gedanklichen Ausdrucks dann auch ideengeschichtlich irgendwie in ein Verhältnis zueinander zu setzen, sprich zu vermitteln. Und das kann man also wirklich als ein Experiment in diesen Bändchen studieren. Da will ich wirklich mit keinem Lobpreis hintanhalten und kann eigentlich nur darauf verweisen. Was jetzt ich versuchen kann, ist lediglich eine sehr, sehr krude, sehr punktuelle Darstellung der kleinen Geschichte der SI in dem Sinne, dass die Essentials, um die es bei diesem Widerstreit des Ausdrucks der wirklichen widersprüchlichen Bewegung gehen muss, die Knotenpunkte, die ich leider nicht mehr geschafft habe, anhand einer direkten, sagen wir, Entgegnung der Darstellung in dem schon erwähnten Buch, was Stefan Kriegert jetzt vorgelegt hat, über Fetischismus, Theorien und auch die Entwicklung der wirklichen Fetischgestalten in der Geschichte dieser Gesellschaft darzustellen, an de Bons Theoriebildung, wohlweislich nicht der situationistischen, sondern konzentriert auf die Theorie de Bons. Darauf kann ich eben auch nur verweisen, dass diese Auseinandersetzung eigentlich in der Form von einem Seminar, nicht seminaristisch, aber von Workshop oder Seminar beginnen müsste und entlang so einer Darstellung auch dann sich anspruchsvoll und ernsthaft mit der Spektakelkritik der SI befassen kann. Das kann jetzt wirklich nur sehr grobklotzig kommen im Folgenden. Bitte ich um Verständnis.